Am 5. Oktober richteten die Teilnehmer des Vereinigungsfahrradmarsches an Genossen Kim Jong-un einen Brief. Darin hieß es, anlässlich des 9. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen Deklaration vom 4. Oktober habe das Vorbereitungskomitee der China-Koreaner für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Personen von Nord, Süd und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel den Vereinigungsfahrradmarsch erfolgreich durchgeführt. Während des kurzfristigen Aufenthalts im Vaterland haben sie mit ihren eigenen Augen die pulsierende Realität der DVJK gesehen, die unter der hervorragenden Führung von Genossen Kim Jong-un das Banner der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft hoch erhebt und den starken sozialistischen Staat aufbaut. Sie haben fest davon überzeugt, dass dank des Genossen Kim Jong-un, der das Vaterland und das Volk sehr liebe, die Zukunft der 80 Millionen Koreaner ganz hell sei. Für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, den größten Wunsch der Nation und die helle Zukunft des vereinigten starken Baekdusan-Staates, in dem 80 Millionen Koreaner zusammenleben, wünschten sie dem verehrten Marschall Kim Jong-un beste Gesundheit.